Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute Abend. For who you are. Für das, wer du bist. Thank you for the life that we have in the body of Christ. Und danke für das Leben, das wir haben im Leib Christi. Thank you for your word. Danke für dein Wort. For your spirit. Für deinen Geist. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir dies. Amen. Amen. Okay, John chapter 15. Johannes 15. Starting with verse 12. Fangen wir beim Vers 12 an. This is my commandment that you love one another just as I have loved you. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. You are my friends if you do what I command you. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. I was thinking of the subject that Pastor Stevens talked about in Budapest. Ich habe über eine Sache nachgedacht, über die Pastor Stevens gepredigt hat in Budapest. He preached the message on peership. Er hat peership Gruppenzwang. Gruppen. Klickenbildung. Ja, er hat eine Botschaft gepredigt über die Klickenbildung. The English word peer comes from the word pair. Dieses englische Wort peer kommt eigentlich aus dem Wort Paar. Yeah. And a pair means two things that are similar. Und ein Paar, das spricht von zwei Dingen, die sich ähnlich right. sind. A pair of shoes, you know. Ein paar Schuhe. A pair of teeth, you know. Ein paar Zähne. Pair of hands. Ein paar, also zwei Hände. A pair of eyes, a pair of ears. Ein paar Augen, ein paar Ohren. A pair of nostrils. Zwei. There's a lot of pairs of things, you know. Also eine Menge gibt's da an Paaren. But a peer. Aber Gruppen. The word peer. Peer, we use the word peer. Is someone of the same rank? Da ist gemeint jemand, der die gleiche Rangordnung einnimmt. And peership is the first time I've heard that word, peership. Und dieses Wort peership oder Klickenbildung, it's in the negative. Hat eine negative Konnotation. I thought of this definition today. Ich habe da Folgendes, ich habe darüber nachgedacht, wie man das definieren könnte. A soulish camaraderie, also eine Seelenbindung, that is usually exclusive, und zwar eine exklusive im Allgemeinen, and is based on common backgrounds and interests, basierend auf allgemeinen Interessen und Hintergrund. Yeah, that's important. Background. Also ein allgemeiner Hintergrund und allgemeine Interessen verbinden. It exalts the personality of a group. Persönlichkeit wird hochgehalten von einer Gruppe. And is in direct opposition to body life. Und diese Klickenbildung steht im direkten Gegensatz zu einem Leben im Leib. Fellowship is usually around trivia. Und die Gemeinschaft bewegt sich da über allgemeine triviale Dinge. Yeah. Like just talking about nothing all day, den ganzen Tag über nichts or redend, foolishness or information, über Narrheit, über and is a mockery of inspiration. Und das ist auch ein Hohn gegenüber der Inspiration, devotion, gegenüber Anbetung, purity, gegenüber Reinheit, holiness, Heiligkeit, and things like that. Dinge dieser Art. When I was in Bible school in 1978 to 81. Als ich 1978 bis 81 in der Bibelschule war, da hat es so Klickenbildungen gegeben. And when I was in Bible school, I was a loner. Und als ich in der Bibelschule war, war ich eigentlich alleine. I didn't really have any friends. Ich hatte da nicht wirklich Freunde. I was trying to avoid these groups. Ich habe versucht, diese Gruppen eigentlich zu umgehen. I spent most of my time in my room studying. Und die meiste Zeit habe ich verbracht in meinem Zimmer und habe dort studiert. On the weekend I would go do ministry, Friday night soul winning. Am Wochenende hatte ich Dienste, am Freitagabend war es Seelengewinnen. I would lead a group of people, about 30 of us would go down to a very dangerous area in Paterson, New Jersey. Ich leitete da eine Gruppe von ca. 30 Leuten, die in eine sehr gefährliche Gegend gingen in Paterson. We would go about 8 o'clock, 9 o'clock at night. In New Jersey, 8 Uhr abends, 9 Uhr abends sind wir dorthin gefahren. Pastor Wright, Dr. Wright was the pastor back then. Ich erinnere mich, damals war Dr. Wright der Pastor. And he said, don't go off the main road, just stay around McDonald's, don't wander. Und er hat gesagt, bleibt bitte auf der Hauptstraße, geht's da nicht irgendwo hin. And I wandered, I was talking to this one guy and I kind of wandered three streets off the main street. Und ich bin dann wenig abgekommen, habe die Hauptstraße verlassen, bin da drei Straßen weiter gewesen. And I was trying to come back to the main road. Und ich habe versucht wieder zur Hauptstraße zu gelangen. And here I'm 19 years old. Und da bin ich nun 19 Jahre alt. And I'm witnessing to this man. Und ich ergebe jemand gerade Zeugnis. And we're having such a great conversation that we walk away from the street. Und wir hatten so eine wunderbare Unterhaltung, so dass wir uns da von der Hauptstraße entfernten. About 5 blocks away. So 5 Häuserblocks weiter. And then I say goodbye to him. I try to get back to the main street. Und dann sage ich zu ihm auf Wiedersehen und versuche wieder zurück zur Hauptstraße zu gehen. And I'm walking as fast as I can. Und ich gehe so schnell ich nur kann. Suddenly around the corner comes 9 black guys with hoods. Und plötzlich kommen da 9 Schwarze um die Ecke, And this is an all black area. Und das ist eine ganz schwarze Gegend dort. I stuck out like a light bulb, you know? Ich bin einfach herausgestochen wie eine Leuchtkugel, habe ich gedacht. And you know, like, I have no business being down there. Und ich hatte eigentlich dort auch nichts verloren. No, I was not supposed to be there. This is not my area, you know? Also ich sollte dort nicht like sein. Like white people don't go down to this area. Ein Weißer bewegt sich nicht in dieser Gegend. It's like an insult, you know. Das ist wie eine Beleidigung. Especially at 10 o'clock at night. Speziell um 10 Uhr abends. So I'm walking right into them. Und ich gehe genau auf die zu. And I thought really quick, my mind was like a computer. Und in meinen Gedanken ist das wie in einem Computer abgelaufen. If you cross the street, wenn du hinübergehst auf die andere Straßenseite, they're gonna know, dann wissen sie, that you're avoiding them. Dass du sie vermeiden möchtest. If you turn around and run, wenn du dich umdrehst und weglaufst, a white boy is never gonna outrun a black boy. Ein Weißer, der läuft niemals einem Schwarzen davon. One of those are gonna outrun me. One of them is definitely gonna be, at least 5 of them are gonna be faster than me. Zumindest 5 von denen werden schneller sein als ich es bin. And I thought, oh my gosh, what do I do? Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was tue ich da jetzt? So I thought, there's only one thing to do. Ich habe mir gedacht, es gibt nur eine Sache, die ich da tun kann. To save myself from being beaten. Dass ich mich da jetzt vor einer Schlägerei eben retten kann. So I'm gonna just run right at them. Also ich werde genau auf sie zugehen. So I started walking faster. Also ich habe begonnen noch schneller right zu gehen. Toward them. Bin genau auf sie and zugegangen. Then I said, stop! Und dann habe ich gesagt, halt! And they looked at me like, what? Die haben mich so angeschaut und gesagt, was? And I said, stop! Ich habe gesagt, stopp! I've come to tell you that Jesus died for you. Ich habe gesagt, ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass Jesus für euch gestorben ist. It was the only way out of it. Das war die einzige Lösung darin. It worked. They all, und es hat funktioniert. They all witnessed to me and I got by. Und sie haben auch mir alle Zeugnisse abgelegt und ich bin dann vorbei. Yeah, about 10 minutes I talked to them. Ich habe so circa 10 Minuten mit ihnen gesprochen. And that's what I did on the weekend. Also das habe ich am Wochenende gemacht. Friday nights we went down there. Am Freitagabend sind wir dorthin gegangen. Saturday I worked all day construction. Samstag habe ich den ganzen Tag auf der Baustelle gearbeitet. Saturday night I led the song leading. Samstagabend war ich dann Lobpreisleiter. Then I helped with the rap. Ich habe auch geholfen bei der Gesprächsrunde. Sunday morning we had service. Am Sonntagmorgen gab es Gottesdienst. Sunday afternoon we had lunch. Am Nachmittag gab es dann ein Essen. And then we drove back up to Bible College for the service in the evening. Und dann sind wir wieder zur Bibelschule gefahren und haben dort den Gottesdienst am and Abend we gefeiert. Made it just in time for the message. Und wir haben es einfach gerade noch geschafft, um zur Botschaft rechtzeitig zu kommen. And then all week long I would study in classes and go home, memorize and work on my Bible. Und während der ganzen Woche über habe ich eben Klassen besucht, habe versucht, Bibelverse auswendig zu lernen und in der Bibel zu studieren. After service one night I came home and I sat at my desk. Und eines Abends nach einem Gottesdienst kam ich nach Hause und saß bei meinem Schreibtisch. And one of my friends walked in. Und einer meiner Freunde kam and he herein. Says, "You're here again?" Und hat gesagt, du bist wieder da. What are you doing? Was machst du? You want to be a theologian or something? Möchtest du ein Theologe werden oder sowas? He says, "You don't even have any friends, Rob." Du hast doch überhaupt keine Freunde, Robert. I said, "My friends." Und ich habe gesagt, meine Freunde. Will be the people I minister to one day on the mission field. Das werden diejenigen sein, denen ich einmal dienen werde am Missionsfeld. I don't need friends so much right here. Ich brauche hier nicht so unbedingt and Freunde. And I had friends here and there. You know? Ich hatte schon einige Freunde. But I wasn't part of like a group. Aber ich war nicht so wirklich Teil einer Gruppe. And I avoided these groups like they were cancer. Und ich habe sie eigentlich vermieden, diese Gruppen, so als ob sie Krebsgeschwüre wären. Pastor Matt was here last week and how he's in the Ukraine. Und Pastor Matt war hier letzte Woche, er ist jetzt in der Ukraine. You know, we came out of the world together. Wir sind beide aus der Welt gleichzeitig hinaus. Actually, he brought me into the world and I brought him out of the world. Also eigentlich hat er mich in die Welt hineingezogen und ich habe ihn dann wieder hinausgebracht aus der Welt. And we are old friends. Wir sind alte Freunde. I actually don't have best friends. Ich habe also nicht wirklich so etwas wie beste I have Freunde. Old friends. Ich habe alte Freunde, dear friends, sehr nahe Freunde, wonderful friends, wunderbare Freunde, close friends, sehr nahestehende Freunde, big friends, große Freunde, little friends, kleine Freunde, old friends, alte Freunde, young friends, junge Freunde, little friends, kleine Freunde, fast friends, ganz schnelle Freunde, slow friends, langsame talented and untalented friends, talentierte und untalentierte Freunde. Right? The body of Christ is my friend. Aber der Leib Christi ist meine Freundesbeziehung. I was thinking about, you know, I hadn't seen Pastor Matt in years. Und ich habe über das nachgedacht. Ich habe diesen Pastor Matt schon jahrelang nicht mehr gesehen. We came out of a peer group in high school together. Und wir waren zusammen in einer Clique im Gymnasium. He rode on the back of my motorcycle. We were really close. Er ist hinten drauf gesessen bei meinem Motorrad immer. Well, for the whole time I had it. Die ganze Zeit über. And then there was about seven years we did not even have a conversation together. Und dann waren es eigentlich 7 Jahre, da hatten wir nicht einmal ein Gespräch miteinander. But we were friends in the Lord. Aber wir waren Freunde im Herrn. Interesting, like with Pastor Paul. Es ist interessant, so wie bei Pastor Paul. He comes every 2 years here. Er kommt jedes zweite Jahr and hier. And he's a dear friend. Er ist ein ganz lieber Freund. And I remember Pastor Roger said to me. Ich erinnere mich an Pastor Roger, als er zu mir sagte. He said, "Do you know Pastor Paul?" Kennst du den Pastor Paul? And I said no. Ich habe gesagt nein. See, when I was in Bible college, Pastor Paul was very famous because he was Pastor Stephen's son. Als ich im College war, in Bibelschule, da war der Pastor Paul sehr berühmt, weil er war eben der Sohn and von Pastor Stephen. He was in a singing group and he was always in the front. Und er war auch vorne, er sang mit bei der Anbetung. And he was a great basketball player and er war ein sehr guter Basketballspieler. He was a great singer. Großartiger Sänger. And actually, he just told me recently in Budapest, he does not remember me in Bible college. Und erst vor kurzem in Budapest hat er mir gesagt, dass er sich nicht erinnern konnte an mich in der Bibelschule. Hardly, just the face here and there. He says, isn't it so? He says it's so strange that we're such close friends now, and yet in Bible college we didn't even know each other at all. Er hat gesagt, kaum kann ich mich an dich erinnern. Jetzt ist es doch so, dass wir so enge Freunde sind, und damals da kannte ich dich gar nicht. And what was it? Maybe 6 or 7 years ago. Und vielleicht vor 6, 7 Jahren war es. Pastor Roger from Poland. Pastor Roger aus Polen said to me, "Have you ever had Pastor Paul come to your church?" Da fragte mich Pastor Roger aus Polen, ist jemals Pastor Paul bei dir in der Gemeinde gewesen? I said, "No, I've never had. I don't know him." Und ich habe gesagt, nein, ich hatte ihn niemals. And he said it would be worth your while to invite him. Und er hat gesagt, das wäre es wirklich wert, ihn einzuladen. Because he's very anointed by God. Weil er sehr gesalbt ist von Gott. And so we invited him by faith. Also haben wir ihn dann eingeladen im Glauben. Picked him up at the airport. Pretty much the first conversation I ever had with him. Und wir waren da beim Flughafen, haben ihn abgeholt. Da hatte ich eigentlich das erste Gespräch mit ihm. And suddenly a friendship was born. Und plötzlich war eine Freundschaft da. And there's a big difference between friendship and peership. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Freundschaft und zwischen Cliquenbildung. Because friendship starts at the cross. Weil die Freundschaft beginnt beim Kreuz. Friendship starts with the will of God. Freundschaft beginnt mit dem Willen Gottes. And when I'm in the will of God, wenn ich mich im Willen Gottes bewege, and I cross paths with someone else who's in the will of God, und meine Wege kreuzen die Wege eines anderen, der auch im Willen Gottes steht, I have a divine friendship. Dann habe ich eine wirklich göttliche Beziehung. Like we have crossed paths. Das heißt, unsere Wege haben sich gekreuzt. It's interesting. Here we are as a church. Das ist nicht interessant. Hier sind wir als Gemeinde. If you think of the minuteness of the chance that we are even alive today. Wenn du einfach an die Möglichkeit denkst, dass wir heute noch leben hier. If we could check your father's life. So wenn wir einfach das Leben deines Vaters uns einmal ansehen könnten. How many times he was almost killed before you were born? wie oft er eigentlich schon dem Tode nahe war. And then your grandfathers, und dann das Leben deines Großvaters und dessen Vater and his father, und dessen Vater and his father, und dessen Vater and all the wars all of these grandfathers went through before they gave birth. Und all die Kriege, die diese Väter und Großväter da durchgemacht haben, bevor sie dann geboren wurden. The chances of all of us being in this room is miraculous. Also eigentlich die Chance, dass wir alle hier in diesem Raum sind, ist eigentlich ein Wunder. I wonder, you know, if we could look back into the records. Ich frage mich, wenn wir uns die ganzen Aufzeichnungen ansehen könnten. Go back like 20 generations and your great great great great grandfather was a soldier and there he was dying in battle. Zum Beispiel so 20 Generationen zurückblicken und da sieht man den großen Großvater. Hold on, Grandpa, hold on. Und du siehst ihn und er ja, ist im Kampf da und er liegt im Sterben und du sagst, mach weiter. I'm inside of you swimming around, hold on. Mach weiter, ich bin ja schon in dir drinnen. Schau nur, dass du durchkommst. Ich bin in dir drinnen. I want to live. Ich möchte leben. Well, anyway, we've crossed paths. Also wir haben, unsere Wege haben sich gekreuzt. Because of the will of God. Wegen des Willen Gottes. And friendship start und Freundschaft beginnt at the cross. Beim Kreuz. I remember these guys in Bible college. Ich erinnere mich an diese Jungs in der Bibelschule. They always hung around together because they did the same thing. Die waren immer zusammen, weil sie eigentlich das gleiche taten. They all like football, they all like this, they all like that. Football und sie hatten diese Vorlieben und das. And the thing that they lacked, aber das, was ihnen gefehlt hatte, was 1 Corinthians 13. War 1. Korinther 13. They lacked love. Die Liebe hat ihnen gefehlt. They did not suffer long. Sie hatten keine Langmut. They were not kind. Sie waren nicht gütig. They were envious. Sie waren neidisch. They were proud. Stolz. They were boastful. Sie rühmten sich. They were rude. Sie waren auch sehr rau. They sought their own. Haben ihr eigenes gesucht. They were easily provoked. Wurden leicht provoziert. And they thought evil. Und sie dachten böse Dinge. That's 1 Corinthians 13, 4 and 5. Das ist 1. Korinther 13, 4 und 5. And yet, here Jesus says this. Aber Jesus sagt Folgendes. In John 15. In Johannes 15. He says, verse 14. Vers 14. You are my friends if you do what I command you. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Now, what Bible is this? Elberfelder? Okay. What does the Elberfelder say? It's Fasa Selbe. Okay, my Bible says, if you do what I command you. Also in meiner Bibel steht, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. It doesn't say whatever, but it says what. Da heißt es, wenn ihr das tut, was and ich euch gebiete. What strikes me here, und was mich da so trifft, it's not so much that you do what I say and you're my friend. Dass da nicht hier steht, ihr tut, was ich sage und ihr seid meine Freunde. Pick up that banana. Hebt diese Banane da. You're not my friend. Oder sonst bist du nicht mein Freund. Do what I say and you'll be my friend. Mach, was ich sage und du bist mein Freund. Jump 10 times in the air, you know? Spring 10-mal da, hüpf herum und you'll dann be my friend. If you don't, bist du mein you're not Freund. My friend. Sonst bist du nicht mein Freund. I don't know if the emphasis is completely on obedience here. Ich weiß nicht, ob hier die Betonung ganz auf dem Gehorsam liegt. As much as it is on the nature of the command. Als ob es nicht so sehr um das Wesen des Gebotes geht. Look at verse 12. Schaut euch mal den Vers 12 an. This is my commandment that you love one another. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Just as I loved you. Gleich wie ich euch geliebt habe. And that's the cross. Und das ist das Kreuz. That Jesus would lay his life down. Dass Jesus sein Leben niederlegt. And this is his commandment. Und das ist sein Gebot. If you love me, you will do what I say. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr das tun, was ich euch sage. I think it means this. Ich glaube, es bedeutet if Folgendes. You love me, wenn ihr mich liebt, you will do what I am about to tell you to do. Dann werdet ihr das tun, was ich euch jetzt sagen werde. You will love one another as I love you. Ihr werdet einander lieben, so wie ich euch liebe. Verse 13. Greater love has no one than this. Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, that one lay down his life for his friends. Dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. You are my friends. Ihr seid meine Freunde. If you do what I command you. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. No longer do I call you slaves. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. For the slave does not know what his master is doing. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. But I have called you friends. Euch aber habe ich Freunde genannt. Isn't that amazing? Ist es nicht erstaunlich, that Jesus would call them friends? Dass Jesus sie Freunde nannte. I mean, that's really coming down. Das ist wirklich etwas, was da ja, and this is what friendship is all about. Und darum geht's ja auch bei Freundschaft. Friendship is living in God's will. Freundschaft bedeutet, im Willen Gottes zu being leben. All things to all men. Allen alles zu sein. I can be best friends with little Max. Ich kann mit dem kleinen Max die beste Freundschaft me haben. And Max, let's not use the word best. I can be close friends with Max. Sagen wir mal, ich kann eine sehr enge Freundschaft mit dem Max haben. Me and Max are close friends. Ich und der Maxi, wir sind ganz, ganz enge Freunde. Max is. How old is Max? Weiß gar nicht, wie alt er ist. I'm 44, Max is 10 and we're close friends. Also ich bin 44 und der Maxi ist 10 und wir sind enge Freunde. Why? Warum? Because of the cross. Wegen des Kreuzes. Because of God's will. Wegen dem Willen Gottes. Because of 1 Corinthians 13. Wegen 1. Korinther 13. Because the cross means that God loved on purpose. Weil das Kreuz bedeutet, Gott liebte liebte absichtlich. You know, when Pastor Paul comes to visit, wenn Pastor Paul auf Besuch kommt, we don't have a lot of things in common. Da haben wir gar nicht so viele Dinge, die uns gemeinsam sind. We don't play the same sports. Wir spielen eigentlich nicht dieselben Sportarten. A little bit of basketball. Außer vielleicht ein wenig Basketball. The things I do in my spirit, my free time, he doesn't do. Die Dinge, die ich in meiner Freizeit tue, die macht er nicht. Etc. We don't have common interests and the same background. Wir haben keine gemeinsamen Interessen und auch nicht denselben Hintergrund. But we do have one thing in common. Aber eines haben wir gemeinsam. And that is that we've crossed paths in the will of God. Dass unsere Wege sich gekreuzt haben im Willen Gottes. I made my mind up a number of years ago. Vor einigen Jahren habe ich da mal drüber nachgedacht. I only want people to come and speak to this church. Ich möchte nur, dass Leute kommen und hier in der Gemeinde sprechen, that are really anointed, die wirklich gesalbt sind, that really know the heart of the ministry, die wirklich die Gemeinde im Herzen kennen, that really know the heart of God, die wirklich das Herz Gottes kennen. And I just so admire Pastor Paul. Und ich bewundere Pastor Paul so sehr. You can trust him. Ihm kannst du vertrauen, to express God's heart. Dass er dir gegenüber Gottes Herz ausdrückt. It's interesting. I've heard certain preachers preach maybe for years. Es ist interessant. Ich habe einige Prediger mal gehört. I've never seen them weep one time. Ich habe sie niemals auch nur einmal weinen Not gesehen. Not even one time. Niemals, auch kein einziges Mal. What I love about Pastor Paul, Pastor Stevens. Und was mir bei Pastor Paul und Pastor Stevens so gefällt. Pastor White was here. Erinnert euch an Pastor White, wie er hier war. Pastor White wept 7 messages in a row. Pastor White, der hat 7 Mal geweint in 7 Botschaften. It's the most life-transforming demonstration of the heart of God. Einfach eine lebensverändernde Demonstration des Herzens Gottes. And suddenly friendships are born. Und plötzlich werden da Freundschaften completely different geboren. Than peership. Und die sind ganz unterschiedlich zu dem, was unter Klicken so peership geschieht. Means I have no security in my walk with God. Klickenbildung bedeutet, ich habe keine Sicherheit in meinem Wandel and I mit have Gott. To draw security from a group personality. Und ich muss mir da meine Sicherheit holen von dieser Gruppe. And whatever the group says, I say. Und was immer diese Gruppe sagt, sage auch ich. I don't have my own convictions. Ich habe keine eigenen Überzeugungen. I don't think for myself. Ich denke nicht für mich selbst. I don't walk with God. Ich wandle nicht mit Gott. I don't follow his will for my life. Ich folge da nicht seinem Willen für mein Leben. I don't have my own prayer life. Habe auch nicht ein eigenes Gebetsleben. I can't make decisions on my own as to what God would have me do. Ich kann keine eigenständigen Entscheidungen treffen in Bezug auf das, was Gott von mir will. Peership. Klickenschaft. There's another side to peership. Es gibt noch was anderes in Bezug auf diese Klickenbildung. The other side, das ist die andere which Seite. Is dictatorship. Das ist Diktatorschaft. You know, there's a group personality. Das heißt, es gibt Persönlichkeit in dieser Gruppe. Everybody does the same thing. Jeder richtet sich danach aus. Nobody disagrees with anybody. Keiner ist da in einer anderen Meinung. Everybody nobody disagrees. Also keiner ist anderer Meinung. Because everybody wants the security of affirmation. Weil jeder möchte diese Sicherheit von dieser Information. And it's affirmation. Bestätigung, ja. This Christ is not in the middle. Und es gibt nicht Christus da in der Mitte. The Bible's not in the middle. Die Bibel ist nicht in der Mitte. Love is not in the middle. keine Liebe da im Zentrum. I remember these groups mocking people. Ich erinnere mich an diese Gruppen, wie sie Leute ausgespottet hatten. Mocking people, the way they looked, the way they walked. Sie verspotteten andere Leute, einfach wie sie aussahen, wie sie gingen. I remember sitting at a table eating dinner. Ich erinnere mich, wir saßen da zu Tisch und aßen zu Abend. Pastor Matt was washing dishes. Und Pastor Matt wusch ab. Das Volunteer Geschirr. In the restaurant. Es war freiwillig in einem Restaurant. In the cafeteria, he was back there just washing away. In einem Cafeteria war das. Er machte das. In the Bible College. Im Bible College. Yeah. And I was eating. Und ich aß. And I would go back there and help him. Ich bin dann zu ihm gegangen und habe ihm geholfen. And we were often back there as a team. Wir waren dort oft zusammen als Team. Because they always said, "Is there any volunteers who can wash dishes?" Weil es wurde immer gerufen, dann gibt's da ein paar Freiwillige, die Abwasch machen möchten. Hey, this is where we learn to be servants. Na, da wollen wir doch lernen, Diener zu sein. We look at each other, we go back there and wash. Wir haben uns angeblickt und sind dort nach rückwärts gegangen und haben die Abwasch gemacht. You would never see these guys there, never. Diese Jungs hast du dort niemals gesehen, niemals. Never. Niemals. I remember sitting next to them. Ich erinnere mich, ich saß neben ihnen. And Pastor Matt was washing dishes. You could see him through the carrying trays and Pastor Matt wusch dort eben die Sachen ab und taking the dirty dishes, bringing them back and running around. Wie er da hin und her flitzte, er holte das dreckige Geschirr und dann das andere. And I remember these guys. They started talking about him. Ich erinnere mich an diese Leute. Sie fingen dann an, über ihn zu spotten and oder zu reden. And one guy said, "Look at that guy, Matt." Schau dir den an, den Matt, hat er What gesagt. A nerd. Was für ein Nerd. Komiker. Comic. Nerd is like uncool. Also, no life. Was das für ein Waschlappen ist, so auf die Art. Yeah. And then they started talking about him, like five guys. Und dann haben sie über ihn zu reden angefangen, so fünf Jungs. And they said, you know, he's the kind of guy in high school. Weißt du, der ist so wie die im Gymnasium, that everybody beats up. Die von jedem niedergeschlagen everybody werden. Laughed at. Und jeder lacht über die. He's a nerd. Der ist wirklich ein Waschlappen. Well, as I'm listening to this, nun, wie ich mir das so anhörte, it was exactly the opposite. War es für mich genau das Gegenteil. Because Pastor Matt was the coolest guy in our high school. Weil Pastor Matt einfach der tollste Typ war in der ganzen Gymnasium. On top, the coolest guy in the school. Er war der coolste Typ da im ganzen top, Gymnasium. Number eins, number one. Die Nummer eins war er. From about 2000. Von circa 2000. And I was his best friend. Ich war sein bester Freund. And that made me cool. Er hat mich cool gemacht. I was cool because I knew him. Ich war cool, weil ich ihn kannte. That's for sure. Ganz sicher. I had no personality. Ich hatte keine Persönlichkeit. I had nothing going for me. Da war eigentlich nichts, was für mich zählte. Except my older brother. Eigentlich nur mein älterer Bruder manches Mal. But my ticket to popularity was knowing Pastor Matt. Aber meine Fahrkarte zur Popularität hin, das war der Pastor Matt. And he got saved. Und er wurde errettet. 2 years after I did. 2 Jahre nachdem ich errettet wurde. And he gave his life to Christ. Und er übergab sein Leben Christus. To the point in dem Maß, where these guys could not recognize him. In dem Maß, dass ihn die gar nicht mehr erkannten, and diese Leute. They couldn't recognize that this was a cool guy. Die erkannten gar nicht mehr, dass er eigentlich ein sehr this cooler was a Typ macho war. Man. Ja, das war ein Macho. This was a ladies guy. Das war einer, der, ja, this was a drug dealer. This was a fighter. This was a troublemaker. Das war ein Kämpfer. Das war einer, der Schwierigkeiten machte. But you couldn't see it. Aber man konnte das nicht sehen. Because he went to the cross. Weil er zum Kreuz ging. But these guys, aber diese if Jungs, you look at their lives, wenn du dir die Leben von diesen Menschen ansiehst, they stayed in this group mentality, die blieben in dieser Gruppenmentalität, in this soul power clique for years. In dieser Clique, wo es eigentlich um Seelenbeziehungen nur ging, today jahrelang. Today they've disbanded. Und jetzt sind sie eigentlich weg. And none of them are preachers. Keiner von ihnen ist Prediger. You know, you catch stories. How's that person? Oh, they're divorced now. Ja, manchmal and this and that and this and that. Schnappst du deine Geschichte auf und hörst, wie geht's dem? Und da heißt, ja, der ist geschieden und das und dies. Soul power clicks. Also Klickenbildung und das einfach auf unserer Seele. I just want to go back to this one more time. Nochmals zurück zu dem einmal. Verse 12. This is my commandment that you love one another. Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Just as I have loved you. gleich wie ich euch geliebt habe. How did Christ love us? Wie hat uns Christus geliebt? He gave his life. Er hat sein Leben gegeben. 1. Corinthians 13, love suffers long. 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig. See, group mentality has no love. Die Gruppenmentalität, soul power. Also die hat Seelenbeziehungen. And on the other side you have these, sometimes the opposite of that is a loner who's a dictator. Und auf der anderen Seite steht da jemand, der alleine steht, aber eigentlich Diktator ist. Who hates those kind of things. Der solche Dinge eigentlich hasst. But the issue is where's the love of God? Aber worum es ja geht ist, wo ist die Liebe Gottes? Love suffers long. Die Liebe ist langmütig. Love is kind. Die Liebe ist gütig. Love does not envy. Die Liebe, sie neidet nicht. Love is not proud. Die Liebe ist nicht stolz. Love does not boast. Sie rühmt sich nicht. Love is not rude. Die Liebe ist nicht rau. Doesn't seek its own. Sucht nicht ihr eigenes. Is not provoked easily. Wird nicht leicht provoziert. Thinks no evil. Und denkt auch nichts Schlechtes. As I've loved you, so wie ich euch geliebt habe, I want you guys to love each other. So möchte ich, dass ihr auch untereinander Liebe then habt. You're my friends. Dann seid ihr meine Freunde. If you do that, wenn ihr das you're tut, my friends. Seid ihr meine Freunde. Why? Because warum? This is God's will. Weil das ist der Wille Gottes. It was God's will for Jesus to lay his life down on the cross. Es war der Wille Gottes, dass Jesus sein Leben am Kreuz hingab. That he would cleanse us. Dass er uns reinigte. That he would wash away our sin. Dass unsere Sünden wegwusch. And we would have this attitude one toward another. Dass wir solche Einstellung gegenseitig den anderen gegenüber I'm haben. I'm so happy today. Ich bin heute so glücklich, that I don't have to be part of a peer group. Dass ich nicht da in einer Clique sein muss. I'm so happy today for the wonderful, beautiful friends I have in the world. Ich bin so froh darüber, dass ich so wunderbare Freunde in der ganzen Welt I'm habe. I'm so happy today for friends like Pastor Vasily. Ich bin so froh über Freunde wie den Pastor Vasily. People who come into your life. Leute, die einfach in dein Leben eintreten. By the will of God. Durch den Willen Gottes. I'm so happy for every single person in this church. Ich bin so froh über jede einzelne Person hier in dieser Gemeinde. We are friends. Wir sind Freunde. Because we're friends of God. Weil wir Freunde Gottes sind. We're friends because we're doing God's will. Wir sind Freunde, weil wir den Willen Gottes and tun. And we honor that in each other's lives. Und das ehren wir auch einander There's in no den Leben. Judging. Jedes Einzelnen. Da gibt es kein Richten. There's no putting down. Da gibt es kein Hinuntermachen. There's no controlling. Kein Kontrollieren. Everyone has freedom to meet Jesus at the cross. Jeder hat die Freiheit, Christus am Kreuz zu treffen. And I honor, und ich ehre, this is a friend, he honors God's will in your life. Und das ist eben ein Freund, der ehrt den Willen Gottes in deinem Leben. A friend never manipulates. Ein Freund manipuliert niemals. A friend never intimidates. Er schüchtert niemals ein. He's not sentimental. Er ist auch nicht sentimental. But on the other hand, he suffers long. Aber auf der anderen Seite ist er langmütig. Because he's going to God for the friendship. Weil er mit seiner Freundschaft zu Gott geht. Sure, there's times we see in one another things we don't like. Na sicher gibt's da auch Dinge, die wir sehen gegenseitig bei uns, die wir nicht mögen. It doesn't necessarily mean that I have to, as a friend, I have to correct you. Das heißt nicht unbedingt, dass ich als Freund dich korrigieren muss. Maybe. Ja, vielleicht. But remember, love suffers long. Aber erinnert euch, die Liebe ist langmütig. So a friend, before a friend makes a correction, also bevor ein Freund jetzt eine Korrektur anbringt, he goes to God, geht er zu Gott, because he loves as Jesus loved. Weil er so liebt, right? Wie Jesus liebte. And the Lord forever intercedes. Und der Herr tritt immer ein. And if I'm really a friend, und wenn ich Freund bin, then my friendship is before the Lord. Dann habe ich meine Freundschaft vor dem like Herrn with Jonathan zu führen. And David. So wie bei Jonathan und David es war. Two friends, zwei Freunde. Two lives that crossed. Zwei Leben, die sich gekreuzt haben. David kills Goliath. Der David bringt den Goliath um. Jonathan recognizes his life with God. Und Jonathan erkennt sein Leben vor Gott. And what does Jonathan do? He takes off his armor. Und was macht der Jonathan? Er nimmt seine Rüstung und legt sie weg. Everything, his sword, everything, his robe. Er nimmt alles, was er hat, sein Schwert, seine Rüstung, seinen Helm, and he put everything on David. Und gibt das alles dem David. And he said, "The Lord be between me and you." Und dann sagt er, der Herr soll zwischen uns beiden that sein. Means you do God's will and I'll do God's will. Das heißt, du machst den Willen Gottes, ich mache den Willen Gottes. We'll edify one another all the way. Und wir werden uns auf diesem Wege gegenseitig aufbauen. The best friend I can be to somebody. Die beste Freundschaft, die ich mit jemand haben kann, is to encourage them to do the will of God. Ist es, diese Person zu ermutigen, den Willen Gottes zu tun. Because friendship starts at the cross. Weil Freundschaft beim Kreuz beginnt. And if somebody does not encourage me to walk in God's will, und wenn mich da jemand nicht ermutigt, den Willen Gottes zu gehen, then they're not my friend. Dann ist das nicht mein Freund. If someone does not honor my life with God, wenn jemand nicht mein Leben mit Gott ehrt, then they are not my friend. Dann ist das nicht mein Freund. A friend is someone who meets me at the cross. Ein Freund ist jemand, der mich beim Kreuz trifft. And says, God has a will for your life. Und dann zu mir sagt, Gott hat einen Willen für dein and Leben. You stand or fall before your master. Und du stehst oder fällst vor deinem Herrn. And you walk before God. Und du gehst vor Gott. And I'll pray for you. Und ich werde für dich beten. And I'll encourage you. Und ich werde dich ermutigen. And friends are a gift from God. Und Freunde sind ein Geschenk Gottes. Friendship. Freundschaft. It's the most wonderful thing in the world. Das Wunderbarste in der Welt. Abraham was called the friend of God. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Can you imagine standing before the Lord? Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr steht vor dem Herrn. Maybe we're walking around the New Jerusalem. Wir werden da vielleicht in diesem neuen Jerusalem herumgehen. And you know, the Bema Seat judgment is over. Everyone's received their reward. Und das, der Richterstuhl Christi ist vorbei. Jeder hat seine Belohnungen erhalten. And we're in the New Jerusalem. Wir sind da im neuen Jerusalem. And I mean, it's huge. Das ist einfach riesig. If you look in Revelations, the New Jerusalem would cover it's as high as it is wide. Und wenn ihr das in der Offenbarung nachliest, da heißt es, dass das neue Jerusalem so hoch wie breit ist. One city would cover Germany, Poland, Czechoslovakia, Austria and Switzerland. One city. Und diese eine Stadt, sie bedeckt eine Fläche von Deutschland, Polen, Tschechoslowakei, Österreich und der Schweiz. One city. Eine Stadt. And it's as high. Und genauso hoch ist sie auch. And here we are walking in the New Jerusalem. Und da sind wir nun. Wir gehen da herum im neuen Jerusalem. Thousands and thousands of streets and shops and everything imaginable. Einfach Tausende, aber Tausende von Straßen, Geschäfte, alles, was man sich nur vorstellen kann. It goes up as far as it goes over. Genauso hoch wie es breit ist. And you just walk in there and there's streets that go upward. Und da gibt's, du gehst da hinein und da gibt's auch Straßen, die gerade nach oben führen. I mean, they're just every direction. Einfach alle Richtungen. And there comes the Lord. Und da kommt dann der Herr. And suddenly there's commotion. The Lord's walking down the street. Und plötzlich heißt er, der Herr kommt dort. And imagine him walking by and putting his arm on you and saying, "Here's my friend." Und stellt euch einmal vor, er kommt und legt seinen Arm auf eure Schulter und sagt, da ist mein Freund. Thank you for being my friend. Danke, dass du mein Freund warst. You were a friend to me. Du warst ein Freund für mich. What would it take to be the friend of the Lord? Was braucht es denn, um als Freund des Herrn zu gelten? To hear those words. Um diese Worte zu hören. Thank you. Danke. You were my friend. Du warst mein Freund. You were my friend. Du warst mein Freund. Thank you. Danke. To be the friend of God. Freund Gottes zu sein. The friend of God. Freund Gottes. It's to meet God at the cross. Es bedeutet, Gott beim Kreuz zu treffen. And to say, not my will, but your will. Und dort zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Abraham was the friend of God. Abraham war ein Freund Gottes. Abraham, sacrifice your son. Abraham, opfere deinen Sohn, your beloved son, deinen geliebten Sohn. Okay. Okay. If that's your will, wenn das dein Wille ist, that's what I'll do. Dann werde ich das tun. And Abraham was called the friend of God. Und Abraham wurde Freund Gottes genannt. And what if I spend my life encouraging people? Was wäre, wenn ich mein Leben damit verbringe, andere Leute zu ermutigen? In the will of God. Im Willen Gottes. Encouraging people to meet Jesus at the cross. Und zwar Leute zu ermutigen, Christus am Kreuz zu treffen. Encouraging young people and teenagers. Junge Leute zu ermutigen und Teenager. And young kids and old people. Junge Burschen und auch alte Leute. Encouraging them to find God's will. Sie zu ermutigen, Gottes Willen zu finden. And do it with all their heart. Und das von ganzem Herzen zu tun. No manipulation. Keine Manipulation. No intimidation. Keine Einschüchterung. Just joy. Einfach Freude. And encouragement. Ermutigung. And love. Und Liebe. What would Christ say to me? Was würde Christus dann zu mir sagen? I think he would call me his friend. Ich glaube, er würde mich dann als Freund bezeichnen. Because that's what his life was all about. Weil darum geht's in seinem Leben. So there's peership. Es gibt also Cliquenbildung. And then there's friendship. Und es gibt Freundschaften. And then there's dictatorship. Und dann gibt es Diktatorschaft. People who don't want friends. Leute, die keine Freunde wollen. They don't want friends. Die wollen keine Freunde. There's no transparency. Gibt's keine Durchsichtigkeit. There's no honesty. Keine Ehre. They're just on their own. Sie stehen einfach für sich alleine. They don't suffer long with people. They're not kind. Sie sind nicht langmütig oder gütig mit anderen Menschen. They're rude. They think evil. Sie sind ganz raue und bösartige Menschen. Sprechen immer über sich selbst. You know, people begin to see through all that. Und die Leute blicken da schon durch. And John 12:42. Johannes 12:24. Unless a grain of wheat falls to the ground and dies. Wenn nicht ein Weizenkorn in die Erde fällt und dort erstirbt, it abides alone. Dann wird es alleine bleiben. And when you're alone, und wenn du alleine bleibst, long enough, lange Zeit, you begin to get really hard. Dann verhärtest du dich. And then you begin to manipulate. Dann fängst du an zu manipulieren. And intimidate. Und einzuschüchtern. Your way through life. In deinen Wegen im Leben. But thank God for friendships tonight. Aber danken wir Gott für Freundschaft. You are my friends. Ihr seid meine Freunde. If you do what I say. Wenn ihr das tut, was ich euch sage. And this is what I say. Und das sage ich. Love one another. Liebt einander. As I have loved you. So wie ich euch geliebt habe. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. That we can be your friend. Dass wir deine Freunde sein dürfen. That we can ask what your will is. Dass wir um deinen Willen fragen dürfen. And we can prove it. Dass wir das beweisen können. In Romans chapter 12. Prüfen können in Römer 12. Thank you for a local church. Danke für eine lokale Gemeinde. Where we can grow with each other. Wo wir aneinander wachsen können. Together as the body of Christ. Gemeinsam als Leib Christi. Each one doing your will. Jeder einzelne tut deinen Willen. As we receive your word. Wenn wir dein Wort empfangen. Each one growing in relationship to you. Und jeder wächst in seiner Beziehung zu dir. So that the body might grow. So dass der gesamte Leib wächst. Lord, thank you tonight. Herr, danke heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.